Die Bundesregierung hat sich im Sommer 2018 die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse ausgedacht. Als ich das las, dachte ich, dass sich nun Abgeordnete darüber unterhalten würden, wie es wäre und gelingen könnte, für alle Menschen gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, quasi ein Stück Sozialismus in den Kapitalismus zu bringen. Ich dachte an mehr Sozialwohnungen in Neubauten, an mehr Geld für Schulen und Kitas, die sich um viele arme Kinder kümmern. Der Witz ist, dass es der Kommission darum nicht geht, sondern darum, dass alles so bleibt, wie es ist. Vor allem in Kommunen, aus denen die jungen Leute wegziehen. Die Kommission will Handlungsempfehlungen mit Blick auf unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen Wandel in Deutschland erarbeiten. Ihr Ziel ist es also nicht, dass es allen Menschen in Deutschland gemessen an einem bestimmten Standard gut geht, sondern dass es Menschen exakt so gut geht, wie es ihnen in der Vergangenheit gegangen ist. Dass weiterhin ein Bus in abgelegene Dörfer fährt, dass es weiterhin die gleiche Zahl von Arbeitsplätzen auf dem Land gibt, dass Häuser renoviert werden, die verfallen sind.